Deutschmark, Sterling, Yen. Was fehlt? Natürlich der Euro. Dollar. Willkommen bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Vor ein paar Monaten schon hatten wir eine Chronologie der Nötigung begonnen, hier aufzusagen. Deren zweiter Akt ist heute zu hören. Es geht um Reportagen, Kommentare und Analysen zur sogenannten Euro-Krise. Die Reportagen, Kommentare und Analysen beziehen sich auf den Zeitraum November 2011 bis April 2012. Und im Einzelnen haben wir Beiträge von Jörn Schulz, Holger Marx, Chrissy Wilkens, Alex Berger, Felix Baum, Peter Nowak und vor allem vom Chronisten der Krise Anton Landgraf. Sechzehn Beiträge sind zu hören. Der überwiegende Anteil stammt von besagtem Anton Landgraf. Gute Aufmerksamkeit in den nächsten zwei Stunden wünscht Dr. Indoktrinator. Sehen so Sieger aus? Mit ernster Miene erläuterte der französische Präsident Sarkozy zur besten Sendezeit seine Sicht der Lage. Mit wichtigen Entscheidungen auf den jüngsten Krisengipfeln in Brüssel sei Unvorstellbares verhindert worden. Wenn er und die deutsche Bundeskanzlerin Merkel nicht gemeinsam gehandelt hätten, hätte es eine globale Katastrophe gegeben. Dabei war das deutsch-französische Verhältnis bis kurz vor dem Treffen alles andere als harmonisch. Verbissen hatte Sarkozy versucht, seine eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Insbesondere forderte die französische Regierung eine Banklizenz für den Rettungsfonds EFSF sowie höhere Finanzierungshilfen durch die Europäische Zentralbank, was faktisch bedeuten würde, mehr Geld drucken zu lassen. Sarkozy verfolgte damit eine ähnliche Strategie wie die britische und die US-amerikanische Regierung, die mit dem Geld ihrer Zentralbanken die Schuldenkrise bekämpfen wollen. Die deutsche Regierung wiederum weist solche Bestrebungen vehement zurück. Eher würde sie wohl einen Zerfall der Eurozone akzeptieren, als dem Rettungsfonds eine Lizenz zum Gelddrucken zu gewähren. Im Grunde besteht der Streit seit Beginn der Währungsunion. Frankreich wandte sich stets gegen die aus seiner Sicht zu strikten Maastrichter Stabilitätskriterien. Ein bisschen Inflation schadet nicht, lautete das Motto im Élysée-Palast, unabhängig davon, wer gerade die Regierung stellte. Um soziale Konflikte zu befrieden und die nationale Wirtschaft zu subventionieren, war man gerne bereit, im Zweifelsfall eine hohe Staatsverschuldung in Kauf zu nehmen. Die Bundesregierung setzte hingegen in den vergangenen Jahren auf rigide Sparmaßnahmen und nahm drastische Lohnkürzungen in Kauf, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu erhöhen. Ein Rezept, das sie nun auch anderen Euro-Staaten verschreiben will. Doch spätestens nachdem Ratingagenturen angedroht hatten, die Kreditwürdigkeit Frankreichs herabzustufen, war klar, dass Sarkozy nicht mehr über viel Spielraum verfügt. Für ihn endete der Gipfel mit einer unausgesprochenen Niederlage. Damit scheiterten vorerst auch alle Versuche, eine Alternative zur deutschen Agenda durchzusetzen. Ungewohnt freimütig räumte Sarkozy bei seiner Ansprache nach den Krisengipfeln ein, dass die französische Wirtschaft mit ernsthaften Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Sie wächst geringer als erwartet, das Staatsdefizit nimmt bedrohliche Ausmaße an. Diese Umstände sind längst bekannt. Doch was Sarkozy anschließend ausführte, war erstaunlich. Insbesondere die von den Sozialisten eingeführte 35-Stunden-Woche habe die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs ruiniert, während in Deutschland unter der damaligen rot-grünen Koalition harte Arbeitsmarktreformen durchgesetzt wurden. Mein Job ist es, Frankreich näher an ein System heranzubringen, das funktioniert. Dasjenige Deutschlands, sagte Sarkozy. Merkel als Vorbild, Deutschland als Maßstab? Kein französischer Präsident hat je Ähnliches geäußert. Deutlicher lassen sich die neuen Machtverhältnisse nach den Gipfeln kaum beschreiben. Frankreich, das sich immer als gleichberechtigt mit der Regierung in Berlin fühlte, spielt nur noch die zweite Geige. Das Tempo und die Methoden der Rettung der Eurozone werden von Berlin diktiert. Nun muss die französische Regierung Maßnahmen ergreifen, die sie bislang zu vermeiden suchte. Für das Jahr 2012 kündigte Sarkozy Einsparungen in Höhe von 6 bis 8 Milliarden Euro an. Und dabei wird es wohl kaum bleiben. Wir müssen unsere Schulden zurückzahlen und unser Defizit verringern, betonte der Präsident. Wir müssen mehr arbeiten. Wir geben zu viel aus. Er habe die Franzosen bislang vor Schlimmerem bewahrt. In Spanien, in Italien, in Portugal, überall sind die Gehälter reduziert worden. Vermutlich wird dies auch bald in Frankreich geschehen. Die französische Regierung sieht zerknirscht in die Zukunft. Deutschland ist nicht mehr das, was es mal war. Seine moralische Schuld am Ende des Zweiten Weltkriegs zählt heute nicht mehr. Ab sofort wird Europa stärker den deutschen Prioritäten Rechnung tragen müssen. Vor allem auch der Budgetdisziplin, die von Berlin aus gesehen seit der griechischen Krise in Europa aus dem Ruder gelaufen ist, kommentierte die konservative Tageszeitung Le Figaro die Ergebnisse der Gipfel. In Deutschland erfreut sich die Regierung indessen ungewohnten Lobs und Zuspruchs. Von der eisernen Kanzlerin ist in der Welt am Sonntag die Rede. Tiefer ist ihre Stimme geworden, sonorer und voller, heißt es huldvoll in der Zeitung. Manchmal beginnt Angela Merkel nun Margaret Thatcher zu ähneln oder Hans-Dietrich Genscher. Die Erfahrungsfalten unter der Haut, die stumme Unerbittlichkeit. Tatsächlich hat Merkel unerbittlich die Agenda durchgesetzt, die neben Deutschland, vor allem von Österreich, den Niederlanden und Finnland mitgetragen wird. Dieses Kerneuropa gibt den Schuldnerländern vor, welche Maßnahmen sie zu ergreifen haben. Was dies zu bedeuten hat, durfte als erster Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi erfahren. Nachdem er auf dem Gipfel wegen seiner schleppenden Reformbemühungen heftig kritisiert worden war, verbat er sich Lektionen und erklärte, niemand sei in der Position, seinen Partnern Lehren zu erteilen oder habe das Recht, im Namen gewählter Regierungen zu sprechen. Seine beleidigte Reaktion nutzte ihm indes nicht viel. Schon kurz darauf kündigte er umfangreiche Maßnahmen an, um den italienischen Staatshaushalt zu sanieren. Die konservative Tageszeitung Corriere della Sera aus Mailand bezeichnete die Pläne gar als das größte Wirtschaftsreformprogramm, das in Italien je zu Papier gebracht wurde. Unter anderem soll das Rentensystem reformiert werden. An der weiteren Entwicklung in Italien wird sich messen lassen, ob die Brüsseler Beschlüsse dauerhafte Änderungen bewirken oder ob sich die Regierungen wieder einmal mit viel Geld nur etwas Zeit erkauft haben. Die ersten Reaktionen auf den Finanzmärkten sahen nicht besonders vielversprechend aus. Nur einen Tag nach dem Gipfel stiegen die Zinsen für italienische Staatsanleihen auf über 6% und damit auf das höchste Niveau seit Einführung des Euro. Dabei war es das erklärte Ziel des Gipfels, die italienische Staatsverschuldung zu reduzieren. Für Italien, ähnlich wie für Spanien, wird es immer schwieriger, sich weiter zu refinanzieren. Die Verbindlichkeiten der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone entsprechen mittlerweile rund 120% des Bruttoinlandsprodukts. Auf diese Quote soll Griechenland mithilfe des in Brüssel beschlossenen Schuldenschnitts um 50% erst noch kommen. Es ist allerdings mehr als fraglich, ob selbst dieses bescheidene Ziel in den nächsten 8 Jahren zu erreichen ist, setzt es doch ein kontinuierliches Wachstum voraus. Tatsächlich schrumpft die Wirtschaft des Landes jedoch stärker als erwartet. Für 2012 rechnet die griechische Regierung mit einem Minus von 5%, womit die schlechten Zahlen von 2011 noch einmal übertroffen werden. Ähnlich wie Portugal wird das Land auf unbestimmte Zeit auf die Zahlungen der Geldgeber angewiesen sein und damit auch ihren Auflagen unterliegen. Völlig außen vor in dieser Hierarchie sind jene EU-Länder, die nicht zur Eurozone gehören. Die osteuropäischen Beitrittsstaaten dürfen die Beschlüsse aus Brüssel gerade einmal zur Kenntnis nehmen, auch wenn sie mehr oder weniger direkt davon betroffen sind. Sie haben ihre Währungen an den Euro gekoppelt und bemühen sich nun, die Beitrittskriterien zu erfüllen. Auch die britische Regierung ist von einem Kerneuropa unter deutscher Führung alles andere als begeistert. Sie kann zwar formal bei den Entscheidungen ein Veto einlegen, aber dies hat faktisch immer weniger Bedeutung. So erwägen die Euro-Regierungen seit geraumer Zeit eine Transaktionssteuer einzuführen, was die britische Regierung entschieden ablehnt. Finanzminister Schäuble will notfalls die Steuer alleine in der Eurozone einführen. November 2011. Seit Guido Westerwelle nur noch Außenminister ist, scheint es in Deutschland stiller geworden zu sein. Doch nun ereiferte sich der FDP-Politiker noch einmal. Nicht über die Massaker in Syrien oder das iranische Atomprogramm, aber ausnahmsweise auch nicht über die mangelnde Leistungsbereitschaft von Hartz-IV-Empfängern, sondern über die Kritiker des Euro-Rettungsschirms in seiner Partei. Europa hat einen Preis, ja, aber es hat auch einen Wert, rief er. Wir machen hier Geschichte, kein Klein-Klein. Westerwelles Anteil am Geschichte-Machen mag der einst Historiker nur eine Fußnote wert sein, denn offenbar konsultiert die Kanzlerin, die meint, es in der Euro-Krise immer mehr mit einer europäischen Innenpolitik zu tun zu haben, ihren Außenminister allenfalls. Doch das Tempo der Veränderungen ist rasant. Im November 2011 hat die von Merkel geführte EU-Bürokratie binnen weniger Wochen mit Intrigen und ökonomischem Druck 2 europäische Regierungen gestürzt. Erst musste der griechische Sozialdemokrat Papandreou gehen, dann der italienische Rechtspopulist Berlusconi. 17 Jahre lang haben Korruption, Machtmissbrauch und Bunga Bunga nicht wirklich gestört. Doch wenn es um das Sparen geht, kennen Merkel und der Markt kein Pardon. In beiden Ländern sollen nun überparteiliche Kabinette von Technokraten regieren. Wir kennen keine Parteien mehr, wir kennen nur noch Sparpakete. Das Bestreben, die Wirtschaftspolitik den parlamentarischen Institutionen zu entziehen, war bereits im Vertrag von Lissabon erkennbar, der zahlreichen wirtschaftsliberalen Regeln faktisch Verfassungsrang gibt und die unternehmerische Freiheit zu einem Menschenrecht erhebt, sich über die proletarische Freiheit hingegen ausschweigt. Was sich nun noch ändern soll, erläutert Merkel. Die langjährige ungebremste Verschuldung, die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit einiger Volkswirtschaften, aber auch die Defizite in unseren europäischen Verträgen. Diese Schwachstellen müssen wir jetzt beseitigen. Eine Schuldenbremse, die das Recht des Parlaments über den Haushalt zu entscheiden einschränkt, sollen nun alle europäischen Staaten in ihrer Verfassung verankern. Lohnsenkungen, die Ausweitung des Billiglohnsektors, längere Arbeitszeiten und Kürzungen im Sozialbereich sollen die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Wo kommen wir auch hin, wenn eine Krankenschwester in Irland mehr verdient als in Deutschland? sollte sich doch einmal eine europäische Regierung erdreisten, eine andere als Merkels alternativlose Politik zu betreiben, will man sie aus der EU oder wenigstens aus der Eurozone hinauswerfen können. Das geht derzeit nämlich noch nicht, auch wenn die Bild-Zeitung und der bayerische Ministerpräsident etwas anderes suggerieren. Dass auf demokratische Entscheidungsprozesse und soziale Belange keine Rücksicht genommen wird, verwundert nicht. Erstaunlich ist jedoch der Mangel an Realitätssinn. Deutschland setzt alles daran, seine Exportmärkte in Europa durch Sparmaßnahmen zu ruinieren. Das erhoffte Ergebnis, ein wiedergewonnenes Vertrauen der Märkte, muss jedoch ausbleiben, denn freiwillig werden die Anleger auf das Geschäft mit den Staatsanleihen, das mit jedem sogenannten Rettungspaket ausgeweitet wird, nicht verzichten. November 2011. Der Appell war dramatisch, die Verzweiflung spürbar. Jetzt bedarf es einer europäischen Zentralbank, die auch wirklich ihrem Namen gerecht wird und die gemeinsame Währung verteidigt, flehte der spanische Ministerpräsident José Zapatero. Die EZB müsse unverzüglich reagieren, denn sein Land stehe am Abgrund. Im Herbst 2011 waren die Zinsen für spanische Staatsanleihen auf 7% gestiegen, die kritische Grenze, ab der eine Refinanzierung fast ausgeschlossen erscheint. So wie Zapatero geht es mittlerweile vielen Politikern der Eurozone. Doch ihre Forderungen stoßen in Berlin auf taube Ohren. Wenn die Politik glaubt, die Europäische Zentralbank kann das Problem der Euroschwäche lösen, dann redet sie sich etwas ein, sagte Bundeskanzlerin Merkel, CDU, nur wenige Stunden vor Zapateros Ansprache. Ihre Meinung sei in diesem Punkt unglaublich gefestigt. Eurobonds oder die EZB als Stütze für marode Staaten. Für die politische Führung in Deutschland ist dies nichts anderes als ein süßes Gift, wie es der Präsident der Bundesbank Weidmann formuliert. Denn die Bundesregierung hält die ausufernden Staatsschulden der jeweiligen Länder für die Ursache allen Übels. Entsprechend sieht sie die Lösung in einem rigiden Sparprogramm. Griechen, Portugiesen oder Italiener arbeiten einfach zu wenig, geben zu viel aus und genehmigen sich auch zu üppigen Urlaub. Stattdessen sollen diese Länder ihre Sozialleistungen kürzen, den öffentlichen Dienst abbauen, Steuern erhöhen. Die Liste der sozialen Grausamkeiten ist mittlerweile schier unendlich. Bundeskanzlerin Merkel verweist in diesem Zusammenhang gerne darauf, dass Deutschland bereits im vergangenen Jahrzehnt harte Einschnitte vorgenommen hat. Hier gingen die Reallöhne zurück, wurde die Agenda 2010 durchgesetzt und der größte Niedriglohnsektor in Westeuropa geschaffen. Seitdem verbesserte sich die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen kontinuierlich. Die Binnennachfrage blieb zwar schwach, dafür exportierte Deutschland die Krise gewissermaßen. Geflissentlich wird dabei ignoriert, dass dieses Wachstum vorwiegend auf der stetigen Verschuldung der europäischen Nachbarländer basiert. Auch wenn die asiatischen Schwellenländer inklusive China wichtiger werden, so gehen nach wie vor über 2/3 der deutschen Exporte in die Europäische Union. Das Problem dabei ist, dass sich das deutsche Rezept nicht übertragen lässt. Die meisten Euro-Länder haben keine Möglichkeit, ihre Exporte auch nur mittelfristig zu steigern. Stattdessen bricht wegen den extremen Sparmaßnahmen nun auch deren Binnenmarkt ein. Ein fataler Kreislauf beginnt. Immer mehr Euro-Länder sind in einer tiefen Rezession gefangen. Die miserablen Wachstumsaussichten verschlechtern wiederum die Kreditwürdigkeit dieser Länder, während sie immer höhere Zinsen zahlen müssen. So viel sie auch sparen, der Schuldenberg wächst immer schneller. Neben Spanien ist auch Italien akut bedroht. Allein 2012 muss Rom neue Kredite in Höhe von 330 Milliarden Euro aufnehmen, vermutlich zu einem Zinssatz, den es nicht mehr bezahlen kann. Selbst Frankreich, Österreich und Belgien gelten als gefährdet. Wird die Krisenpolitik nicht grundsätzlich geändert, ist der Kollaps der Eurozone nicht mehr eine Frage von Jahren, sondern von Monaten oder Wochen. Während immer mehr Euro-Staaten vor der Pleite stehen, geht es der deutschen Wirtschaft fabelhaft. Bis vor kurzem galten die Staatsanleihen aller europäischen Staaten als sicher. Die Zinsunterschiede, etwa zwischen Deutschland, Frankreich oder Italien, waren minimal. Heute werden die Gelder massenhaft aus den Risikostaaten abgezogen und in deutsche Staatsanleihen investiert. Die Bundesregierung kann so quasi zum Nulltarif neue Schulden aufnehmen. Regelmäßig verkündet Finanzminister Schäuble, CDU, daher, dass die Schuldenquote niedriger und die Steuereinnahmen höher ausfallen als erwartet. Seinen Kollegen in Rom, Madrid und Paris geht es derweil umgekehrt. Auch wenn die Bundesregierung sich ständig über die undisziplinierten Schuldnerstaaten beklagt, so ist ihr deren Misere auch nützlich. Denn ohne den schwachen Anhang aus dem Süden wäre der Euro für deutsche Unternehmen kaum tragbar. Nur so ist es möglich, dass sich der Euro auf einem für sie vorteilhaften, weil niedrigen Kurs bewegt. Ohne die schwachen Euro-Staaten würde der Kurs sofort in die Höhe schnellen und das deutsche Exportmodell zusammenbrechen lassen. Der Preis von Waren made in Germany könnte sich quasi über Nacht vervielfachen. Zu dieser Erkenntnis gelangte kürzlich auch die Schweiz. Dort legte der Franken im Laufe des Jahres rasant an Wert zu. Wegen des enormen Preisvorteils stürmten Schweizer Konsumenten die grenznahen deutschen Supermärkte, während die Unternehmer in Zürich und Basel fast panisch darauf drängten, den Franken endlich abzuwerten. Die Nationalbank in Bern legte Anfang September 2011 schließlich einen festen Wechselkurs zum Euro fest und kündigte an, diesen mit aller Konsequenz durchzusetzen. Nur so konnte sie ein Desaster für die Export- und Tourismusindustrie des Landes verhindern. Die Nationalbank profitiert dabei von dem vergleichsweise schwachen Euro, ohne die Euro-Rettungskredite mittragen zu müssen. Diesen Vorzug genießt Deutschland als wirtschaftlich stärkstes Euroland natürlich nicht. Weil die Europäische Zentralbank immer mehr marode Staatsanleihen kauft, steigt auch für die Bundesregierung das Risiko. Ironischerweise hat sie jedoch selbst maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Seit Beginn der Schuldenkrise stimmte sie nur widerwillig zu, Griechenland zu unterstützen. Nur so konnte die Krise auf die gesamte Eurozone übergreifen. Denn wenn Griechenland pleite gehen kann, warum nicht auch Spanien oder Italien? Dabei wäre die Europäische Zentralbank in der Lage, die Krise zumindest einzudämmen. Ihr stehen im Prinzip unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung, um sämtliche Zweifel an der Solvenz der Eurozone zu beseitigen. Eine solche Rolle ist jedoch für die Deutsche Bundesbank undenkbar, wie deren Vorsitzender Jens Weidmann bei jeder sich bietenden Gelegenheit betont. Lieber nimmt er in Kauf, dass die Eurozone auseinanderbricht. Hauptsache, die Bank bleibt seiner Linie treu. Sie kann dabei auf die Unterstützung von Merkels Regierung rechnen. Schließlich hat die Schuldenkrise es Deutschland ermöglicht, eine seit dem Zweiten Weltkrieg einmalige politische Vormachtstellung in Europa durchzusetzen. Als größte und stabilste Volkswirtschaft auf dem Kontinent kann sie derzeit die Bedingungen diktieren, unter denen sie gewillt ist, den anderen Staaten beizustehen. Auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen, hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Kauder begeistert auf dem Parteitag in Leipzig verkündet. Gemeinsame Anleihen oder eine neue Rolle der EZB vertragen sich aber nicht gut mit deutschem Chauvinismus. So fürchtet die Regierung in Berlin, die Kontrolle über die Schuldnerstaaten zu verlieren. Gäbe es erst einmal eine Garantie der Zentralbank, verschwenden alle Anreize, weiterhin zu sparen, heißt es nicht nur bei der Bundesbank in Frankfurt. Es wäre vor allem aber das Eingeständnis, dass die deutschen Spardiktate einfach nichts bewirkten. In Berlin wird immer intensiver über Plan B, den Ausstieg aus der Eurozone, diskutiert. So meldeten mehrere Nachrichtenagenturen, dass Frankreich und Deutschland an einem radikalen Umbau der Europäischen Union arbeiteten. Pläne, die auch einen erzwungenen Austritt wirtschaftlich schwächerer Länder aus der Eurozone beinhalten. Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen, aber die Wahrheit ist, dass wir eine Liste genau der Länder erarbeiten müssen, die nicht Teil des Clubs sein wollen und eine derer, die schlicht nicht Teil des Clubs sein können, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen hohen EU-Beamten. Mittlerweile schließt auch Merkel einen Ausstieg Griechenlands nicht mehr aus, auch wenn er, wie auf dem CDU-Parteitag beschlossen, freiwillig erfolgen soll. Gut möglich, dass auch Italien und Spanien dieses freundliche Angebot erhalten. Chronologie der Nötigung. Dezember 2011. Das Ende kommt schneller, als man denkt. Zuerst geht eine italienische Großbank pleite, dann folgen französische Kreditinstitute. Innerhalb weniger Tage ereignet sich eine Kettenreaktion. In ganz Europa kollabiert der Handel zwischen den Banken. Kurz darauf kommt es zum Crash in der Eurozone. Dass eine solche Krise unmittelbar droht, zeigte die kollektive Aktion von Notenbanken, unter anderem aus China, Brasilien und den USA, die Ende November 2011 privaten Kreditinstituten unbegrenzte Mittel zur Verfügung stellten. Andernfalls wäre wohl der internationale Finanzhandel innerhalb von wenigen Tagen zusammengebrochen. Weil die Banken fürchten, dass nichts zurückgezahlt wird, leihen sie einander kaum noch Geld. Vor allem die Institute in den Schuldenstaaten sind von einem Bankrott bedroht. Viele Finanzunternehmen und Versicherungen bereiten sich daher auf einen möglichen Kollaps der Eurozone vor. Mittlerweile blickt die ganze Welt panisch nach Europa. Nur die deutsche Bundesregierung scheint über reichlich Zeit zu verfügen. Konsequent schmettert Bundeskanzlerin Merkel seit Monaten alle Vorschläge ab, die auf eine schnelle Rettung zielen. Als EU-Kommissionspräsident Barroso nun forderte, endlich eine gemeinsame Anleihe aller Euro-Staaten einzuführen, wies Merkel dieses Ansinnen brüsk zurück. Solche Pläne seien bekümmerlich und unpassend. Mit den Eurobonds würde der Druck auf die Schuldenstaaten, ihre Haushalte zu konsolidieren, sofort wegfallen, ergänzte Wirtschaftsminister Rösler, FDP. Seine Aussage fasst das Konzept zusammen, dem die Bundesregierung seit Beginn der Schuldenkrise folgt. Unerbittlich will sie ein rigides Sparprogramm durchsetzen und sperrt sich gegen alle Versuche, den Druck auf marode Euro-Staaten zu mildern. Wegen ihrer kompromisslosen Haltung ist die deutsche Regierung mittlerweile in fast ganz Europa verhasst. In Frankreich sprechen die oppositionellen Sozialisten von der eisernen Kanzlerin und stellen sie damit in die Tradition der nationalistischen Politik des Deutschen Kaiserreichs. In Griechenland sind Vergleiche mit der deutschen Besatzung während der Nazizeit alltäglich. Deutschland hat der Eurozone den Krieg erklärt, kommentiert die konservative britische Times. Was den Deutschen in zwei Weltkriegen nicht gelungen sei, erreichten sie nun mit Hilfe der Eurokrise. Die Hegemonie über Zentraleuropa. Der Times-Kommentator fragt: Ist es etwa möglich, dass Deutschland den Euro gar nicht retten, sondern ihn in Wirklichkeit platzen lassen will? Auf dem SPD-Parteitag in Hamburg kritisierte der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, antideutscher Positionen eigentlich unverdächtig, die schädliche deutschnationale Kraftmeierei, die bei den Nachbarn Unbehagen und Besorgnis auslöse. Von solchen Vorwürfen will Bundeskanzlerin Merkel nichts wissen. Die klaren Vorstellungen ihrer Regierung hätten nichts damit zu tun, dass die Bundesrepublik Europa dominieren wolle. Das ist abwegig. Vielmehr würde Deutschland nur seiner Führungsrolle nachkommen. Wohin die Reise gehen soll, ließ Merkel zumindest in groben Umrissen erkennen. Demnach will die Bundesregierung auf dem EU-Gipfel in Brüssel die europäischen Verträge ändern lassen, damit alle Euro-Länder eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild einführen. Die Euro-Stabilitätsregeln sollen strenger überwacht und durchgesetzt werden. Verstößt ein Staat gegen die disziplinarischen Vorgaben, treten automatisch Sanktionen in Kraft. Notorische Defizitstaaten sollen sogar vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt werden können. Die deutsche Regierung begründet diese Forderungen stets mit dem Hinweis, dass man die Schuldenkrise nicht mit neuen Schulden bekämpfen könne. Die Schuldner gelten als die Schuldigen. Doch während die Bundesregierung vehement auf die Haushaltsdefizite anderer Staaten verweist, erwähnt sie mit keinem Wort, woher diese Fehlbeträge eigentlich stammen. Sie sind die Kehrseite der deutschen Exportüberschüsse. Konsequenterweise müssten daher auch jene Staaten sanktioniert werden, die hohe Überschüsse erzielen. Diese Forderung hat Merkel aber in der Vergangenheit stets erfolgreich abgewehrt. Übrig bleiben nur die Vorgaben, die zulasten anderer Euro-Staaten gehen. Auch die unermüdlich wiederholte Warnung, Euro-Bonds und Garantien der Europäischen Zentralbank würden eine Inflation herbeiführen, mutet grotesk an. Nicht nur die OECD geht davon aus, dass die gesamte Eurozone bald in eine tiefe Rezession geraten wird. Die britische Tageszeitung Guardian verglich unlängst die Sparpolitik Merkels mit den Maßnahmen der US-Regierung unter Präsident Hoover zu Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929. Seine restriktive Geldpolitik hatte damals die Krise erst richtig eskalieren lassen. Einiges spricht für diese historische Analogie. Mit ihrer sturen Politik hat die Bundesregierung eine sich selbst verstärkende Dynamik in der Eurozone ausgelöst. Die harten Sparauflagen führen immer mehr Länder in die Rezession, weshalb eine Kapitalflucht in die vermeintlich sicheren Euro-Staaten stattfindet. Deutschland saugt wie ein Magnet Geld an, analysiert Theodor Weimer, Vorsitzender der Hypovereinsbank, und sei kurzfristig der große Krisengewinnler. Die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen müssten deutlich steigen, damit sich andere Länder überhaupt wieder refinanzieren könnten. Doch davon will die Bundesregierung nichts hören. Stattdessen nutzt sie die starke ökonomische Rolle Deutschlands für eine perfide Strategie. Ohne ihre Zustimmung läuft in der Europäischen Union nichts mehr. Und diese Macht setzt sie ein, um ihre Vorstellungen für ein künftiges Europa zu diktieren. Dabei ist klar, dass die meisten Länder noch Jahre brauchen werden, bis sie ihren Haushalt ausgeglichen haben, falls dies überhaupt je gelingen kann. Bis dahin sind sie aber darauf angewiesen, hunderte Milliarden Euro alter Schulden durch neue Kredite abzubezahlen. Die meisten Chefsvolkswirte führender internationaler Banken halten den Zerfall der Währungsunion für ein mögliches Szenario. Die Bundesregierung spielt indes bewusst mit der Gefahr, dass die Eurozone scheitern könnte. Denn nur so lassen sich Vorgaben durchsetzen, deren Folgen an die eines Krieges erinnern. Zumindest in der südlichen Euro-Region werden auf unabsehbare Zeit Zonen der sozialen und wirtschaftlichen Depression geschaffen. Dabei weiß vermutlich auch Merkel, dass am Ende nur eine gemeinschaftliche Finanzpolitik den Währungsraum retten kann. Allerdings will sie zuvor die Bedingungen festlegen, unter denen diese Maßnahmen stattfinden können. Die französische Wochenzeitung Le Canard Enchaîné zitiert dazu den französischen Staatspräsidenten Sarkozy. Das Tauschgeschäft ist eher einfach. Das Ende des EZB-Dogmas gegen absolute Einhaltung der Haushaltsdisziplin. Setzt sich Merkel durch, dann wird die Finanzpolitik im Euroraum nach deutschen Vorstellungen gestaltet werden. Vielleicht wäre Merkel dann auch zu Konzessionen in Hinblick auf die Eurobonds und die Politik der EZB bereit. So könnte sie beispielsweise dem Vorschlag zustimmen, dass der Internationale Währungsfonds eine zentrale Rolle übernimmt. Die Notenbanken der Euro-Länder könnten in einen Spezialfonds einzahlen, um damit marode Staatsanleihen zu finanzieren. Faktisch würde über diesen Umweg das Geld der EZB eingesetzt, um staatliche Defizite in der Eurozone zu decken. Falls es dann einen gemeinsamen Währungsraum in seiner bisherigen Form überhaupt noch gibt. Denn wenn Merkel ihre Vorschläge nicht in der gesamten Eurogruppe durchsetzen kann, dann würden Deutschland und Frankreich wohl zunächst mit finanzstarken Ländern wie Österreich, den Niederlanden und Finnland eine entsprechende Vereinbarung schließen. Das Ergebnis wäre eine faktische Teilung des Euroraums in eine nördliche und eine südliche Zone. Wie auch immer die Überlegungen der Bundesregierung im Detail aussehen, vielleicht gibt es noch ausreichend Spielraum, um ihre Pläne durchzusetzen. Ebenso ist es möglich, dass die Eurozone vorher auseinanderbricht. Die Konsequenzen wären in beiden Fällen fatal. Dezember 2011. Konservative Briten lieben das Pfund und ihre Insel, den Euro und die Deutschen hingegen mögen sie nicht. Das Angebot war nicht in britischem Interesse, deshalb habe ich es abgelehnt, kommentierte der britische Premierminister Cameron das Ergebnis des EU-Gipfels im Dezember 2011. Wir werden niemals der Eurozone beitreten. Wir werden niemals die Souveränität aufgeben, die jene, die diese Fiskalunion abschließen, aufgeben müssen. Konservative Parlamentarier hatten den Premierminister vor seiner Reise nach Brüssel aufgefordert, den Bulldoggengeist von Churchill zu zeigen. Prompt druckte die Sun eine Fotomontage von Cameron in der Gestalt des Kriegspremierministers mit Victory-Zeichen und Homburger Hut. Schon vor dem Gipfeltreffen hatte sich abgezeichnet, dass die von Bundeskanzlerin Merkel geforderte Fiskalunion in London auf wenig Zustimmung stoßen würde. Die britische Regierung hätte damit eine strengere Regulierung ihrer Finanzbranche akzeptieren müssen, die für sie eine ähnliche ökonomische Bedeutung besitzt wie die Autoindustrie für Deutschland. Und ebenso wie die USA setzt Großbritannien vor allem auf die eigene Notenbank, um die Krise zu bewältigen. Schuldenbremsen und Strafmaßnahmen passen nicht zu diesem Konzept. Entsprechend lapidar fiel auch die Reaktion auf der anderen Seite des Atlantiks aus. Die Brüsseler Beschlüsse mögen vielleicht auf lange Sicht sinnvoll sein, meinte US-Präsident Obama. Kurzfristig sei der Euro auf diese Weise aber nicht zu retten. Während in Großbritannien ein Streit darüber ausgebrochen ist, ob Camerons Rückzug den britischen Interessen mehr geschadet als genützt hat, gab sich Bundeskanzlerin Angela Merkel demonstrativ gelassen. Die Briten waren ja schon immer nicht beim Euro dabei. Sie haben von Anfang an eine Ausstiegsklausel aus dem Euro gehabt, sagte sie in Brüssel. Insofern sind wir mit diesem Zustand ja schon vertraut. Für Merkel war der Gipfel, trotz Camerons Abgang, ein durchschlagender Erfolg. Die 17 Euro-Staaten haben vereinbart, bis März 2012 einen Vertrag abzuschließen, dem dann bis Juni 2013 alle nationalen Parlamente zustimmen sollen. Die beteiligten Staaten verpflichten sich, eine Schuldenbremse auf Verfassungsebene oder vergleichbarer Ebene einzuführen, wie es in der Gipfelerklärung heißt. Verstößt ein Mitgliedstaat dagegen, kann er vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt werden und muss eine Einmischung der EU-Kommission in seine Budgethoheit akzeptieren. Außerdem wird es deutlich schwieriger, auf politischem Wege Sanktionen zu verhindern, wenn ein Land eine Neuverschuldung von mehr als 3% seiner Wirtschaftsleistung aufweist. 9 weitere EU-Mitgliedsländer werden den Vertrag prüfen oder haben zumindest die Absicht dazu bekundet. Die Mitglieder hätten, so Merkel, deutlich gemacht, dass Europa den Ernst der Lage erkannt hat. Das Ergebnis markiere den Durchbruch zu einer Stabilitätsunion. Tatsächlich markieren die Beschlüsse von Brüssel aber vor allem das Ende der europäischen Gemeinsamkeiten. Tschechien, Schweden und Ungarn wollen den Vertrag noch prüfen. Andere Staaten wie Irland müssen sogar ein Referendum abhalten. Auch bei den verbleibenden Staaten ist die Entwicklung nicht vorhersehbar. Wie beispielsweise Griechenland, Portugal und Italien die Kriterien der Fiskalunion erfüllen sollen, ist völlig unklar. So wundert es nicht, dass vor allem in Deutschland kurz nach dem Gipfel bereits weitere Maßnahmen gefordert wurden. Wer nicht ernsthaft mitmacht bei den Strukturen, die so lange fehlten, besonders bei einer gemeinsamen Haushaltspolitik, kann und muss hinausgeworfen werden. Ereiferte sich der stellvertretende ZDF-Chefredakteur Elmar Thewissen im Heute-Journal zur besten Sendezeit. Griechenland wäre der erste Kandidat dafür. Und andere Länder könnten folgen. Die in Brüssel gefassten Beschlüsse treiben eine Spaltung der EU voran. Umso schwerer wiegt daher der Umstand, dass die Entscheidungen des EU-Gipfels an der Euro-Krise nichts ändern oder sie vielmehr sogar noch verschärfen. Schon jetzt ist absehbar, dass die meisten EU-Staaten 2012 in eine schwere Rezession geraten werden. Auch in den USA kommt die Wirtschaft nicht in Fahrt, während sich in China die Konjunktur deutlich abschwächt. Es mutet grotesk an, dass die Bundesregierung in dieser Situation manisch darauf drängt, Begrenzungen für die Schuldenaufnahme festzuschreiben und drakonische Strafen für defizitäre Staaten festzulegen. Dafür wurden jegliche Forderungen nach gemeinsamen europäischen Staatsanleihen oder einer aktiveren Rolle der Europäischen Zentralbank abgewiesen. Lediglich die Einführung des Rettungsschirmes EMS soll auf Mitte 2012 vorgezogen und die Mittel für den Internationalen Währungsfonds sollen um 200 Milliarden Euro aufgestockt werden. Damit ist jetzt schon sicher, dass auf den 17. Euro-Rettungsgipfel innerhalb von 2 Jahren bald der nächste folgen wird. Demnächst wird dann wieder die prekäre finanzielle Situation vor allem der südeuropäischen Euro-Länder auf der Tagesordnung stehen. Der Zinssatz für italienische Staatsanleihen liegt nach wie vor auf einem so hohen Niveau, dass sich das Land auf Dauer nicht mehr refinanzieren kann. Ratingagenturen haben auch die Kreditwürdigkeit zahlreicher europäischer Versicherungen, einschließlich der Deutschen Allianz, sowie mehrerer Großbanken herabgestuft. Als Grund nannten die Agenturen die negativen Perspektiven in der Eurozone. Während Italien am Abgrund steht, ist man in Griechenland schon einen Schritt weiter. Dort wurde 2011 massenhaft privates Kapital aus den Banken abgezogen. Wer kann, löst die Konten auf, transferiert das Geld nach Deutschland oder vergräbt es im Garten. Zumindest vorläufig gewonnen hat hingegen die Bundesregierung. Innerhalb weniger Jahre ist es ihr gelungen, in Europa ihre finanz- und ordnungspolitischen Vorstellungen durchzusetzen. Für Deutschland hat eine stabile Währung stets oberste Priorität. Das liegt weniger an der historischen Erfahrung mit einer Hyperinflation, die angeblich die deutsche Volksseele seit Jahrzehnten quält, wie in den Medien so gerne behauptet wird. Vielmehr ist diese Einstellung dem deutschen Exportmodell geschuldet. Aus deutscher Sicht ist der Euro unterbewertet, weil in seinen Kurs auch die wirtschaftliche Bilanz weniger produktiver Staaten einfließt. Das verschafft deutschen Unternehmen einen enormen Vorteil, weil ihre Produkte dadurch im Ausland unschlagbar günstig werden. Für die meisten anderen Länder der Eurozone fällt der Eurokurs hingegen zu hoch aus. Sie haben in den vergangenen Jahren immer mehr Marktanteile verloren. Mit der vertraglich vereinbarten Schuldenbremse lässt sich die Bundesregierung nun garantieren, dass die übrigen Euro-Länder künftig nicht versuchen, durch eine exzessive Kreditaufnahme ihre Wettbewerbsnachteile zu kompensieren. Ihnen wird nichts anderes übrig bleiben, als durch Lohnsenkungen und Kürzungen der öffentlichen Ausgaben wieder konkurrenzfähig zu werden. Die überwiegende Mehrheit der Euro-Staaten hat den Beschlüssen von Brüssel nur widerwillig zugestimmt. Die ökonomische Vormachtstellung Deutschlands ließ ihnen schlicht keine andere Wahl. Vermutlich werden es nur wenige Länder schaffen, die deutschen Vorgaben tatsächlich zu erfüllen. Nicht zufällig erinnert die geplante Fiskalunion an das fast 20 Jahre alte Kerneuropa-Konzept der CDU-Politiker Schäuble und Lamers. An der Spitze der EU-Hierarchie stehen dabei die hochproduktiven Staaten im Zentrum und im Norden Europas, angeführt von Deutschland. Mit großem Abstand folgt dann die zweite Garnitur, darunter Länder wie Italien und Spanien. Am Ende kommen die peripheren Staaten auf dem Balkan und in Osteuropa. Dort ist auch schon zu besichtigen, wohin die Renationalisierung Europas führt. Die Verteilungskämpfe sind voll entbrannt. Vermeintlich unproduktive Minderheiten wie die Roma werden drangsaliert und verfolgt. In Ungarn ist die Regierung zwar mit ihrem Versuch gescheitert, das Land durch einen nationalistischen Kurs aus der Wirtschaftskrise zu führen, profitiert hat davon aber, neuesten Umfragen zufolge, vor allem die rechtsextreme Partei Jobbik, die nun gegen die Versklavung der ungarischen Nation durch das Judenkapital agitiert. Im restlichen Europa wird diese Entwicklung kaum zur Kenntnis genommen. Das könnte sich bald ändern, wenn die Krise weiter eskaliert. Februar 2012. Traditionell fällt der Sozialdemokratie die Aufgabe zu, sich als Krankenschwester am Bett des Kapitalismus einzufinden, wie Lenin es ausdrückte, und dem unwilligen Patienten bittere Medizin einzuflößen, also Reformen zur Stabilisierung des Wirtschaftssystems durchzusetzen. Derzeit aber herrscht großes Gedränge im Krankenzimmer. Nicht nur FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher sinniert über mögliche Behandlungsmethoden für den multimorbiden Patienten. In diesem Jahr ist die Kapitalismuskritik sogar in Davos angekommen. Der Kapitalismus in seiner heutigen Form ist nicht länger das Wirtschaftsmodell, das die globalen Probleme lösen kann, urteilt Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums. Die Politik muss den Märkten die notwendige Disziplin aufzwingen, sagt nun sogar Stephen Roach, Manager der US-Investmentbank Morgan Stanley. Das ist fast so, als würde man den Papst am Kondomautomaten erwischen. Eine Notwendigkeit, die Öffentlichkeit einzulullen, besteht für die in Davos versammelte globale Elite nicht. Die diffuse Unzufriedenheit ist keine akute Gefahr. Und auch die Protestbewegung beschränkt sich weitgehend auf die Klage, dass man nicht eingeladen ist und mit denen da oben irgendetwas nicht stimmt. Das Problem hat der US-Milliardär Warren Buffett bereits im Jahr 2005 konstatiert. Es findet ein Klassenkampf statt und meine Klasse gewinnt. Aber das sollte sie nicht. Die Bourgeoisie war in den vergangenen Jahrzehnten zu erfolgreich und muss sich eben deshalb nun um ihre Reproduktionsbedingungen sorgen. Seit dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten ist jeder Winkel der Erde für die Kapitalverwertung zugänglich. Die meisten Regierungen erfüllten den Unternehmen jeden Wunsch. Staatliche Maßnahmen und die Schwäche der Gewerkschaften sorgten dafür, dass der Anteil der Lohnabhängigen am gesellschaftlichen Reichtum sank. Besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Da der Begriff Überakkumulation im Weltbild eines Unternehmers keinen Platz hat, fällt es der Bourgeoisie schwer, ihre Lage zu analysieren. Die Einsicht, dass die verzweifelte Suche nach Anlagemöglichkeiten nur neue finanzielle Schaumschlägereien und Krisen produzieren kann, scheint sich jedoch verbreitet zu haben. Deshalb wird das Drängen auf eine staatliche Regulierung des Finanzmarkts immer vernehmlicher. Sogar die wachsende soziale Ungleichheit wurde in Davos beklagt, vermutlich weniger wegen schrecklicher Gewissensbisse oder aus Angst vor Klassenkämpfen, als aufgrund der Erkenntnis, dass irgendjemand die Produkte der Unternehmen auch kaufen muss. Doch anders als die globalisierte Bourgeoisie denken Politiker national. Der britische Premierminister David Cameron will die Finanztransaktionssteuer nicht, weil sie dem Bankenstandort London schaden könnte. während Bundeskanzlerin Angela Merkel Lohnerhöhungen als Gefahr für die deutschen Exporte betrachtet. Überdies war die Bourgeoisie auch in ideologischer Hinsicht zu erfolgreich. Der Wirtschaftsliberalismus ist zu einem Glauben geworden, vor allem für rechte Angehörige der Mittelschichten, die ihrem Hass auf die Armen eine scheinbar objektive Begründung geben wollen. Solche Probleme ließen sich vielleicht überwinden, doch die geforderten Regulierungsmaßnahmen können allenfalls die Risikobereitschaft der Investoren ein wenig mindern. Neue Anlagemöglichkeiten schaffen sie nicht, und nichts deutet darauf hin, dass ein neuer Akkumulationszyklus beginnen könnte. Potenzielle Konsumenten gäbe es zwar genug, von A wie Afghanistan bis Z wie Simbabwe reicht die Liste der Länder, deren Einwohner von den Produkten der Industriegesellschaft wenig zu sehen bekommen. Sie zu integrieren würde aber eine demokratische Planwirtschaft auf globaler Ebene erfordern. Und so weit geht der Reformwille der in Davos Versammelten auch wieder nicht. Chronologie der Nötigung. Februar 2012. Sparen kann tödlich sein. Im Durchschnitt wurden in Griechenland etwa 11.000 Bypass-Operationen pro Jahr durchgeführt. Doch 2011 waren es nur 9.000. Mindestens 2.000 Menschen brauchten einen Bypass und haben ihn nicht bekommen, konstatiert der Athener Kardiologe Sioras. Sie könnten tot sein. Immer mehr Menschen werden von der medizinischen Versorgung ausgeschlossen. Den Krankenhäusern fehlt es an Material. Krebsoperationen werden oft monatelang verschoben. Weder die griechische Regierung noch die EU-Bürokratie haben ein Interesse daran, die Todesopfer zu zählen. Sicher ist nur, dass die medizinische Versorgung sich weiter verschlechtern wird. Denn 2012 sollen weitere 800 Millionen Euro im Gesundheitssektor eingespart werden. Ein Bereich aber ist von den Sparmaßnahmen ausgenommen. Die Militärausgaben werden nicht gekürzt. Nach Angaben von Daniel Cohn-Bendit bestanden die Hauptlieferanten Deutschland und Frankreich darauf, dass keine Aufträge storniert werden. Auch die kürzlich von der griechischen Regierung beschlossenen Einsparungen von mehr als 3 Milliarden Euro treffen einmal mehr die Lohnabhängigen. Dennoch zögern die EU-Finanzminister, dem nächsten sogenannten Hilfspaket zuzustimmen. Fast könnte man glauben, hier werde erprobt, wie weit man es treiben kann, bis die Griechen endgültig ausrasten. Doch der unvermeidliche Staatsbankrott Griechenlands wird, egal ob offiziell verkündet oder durch eine Umschuldung informell akzeptiert, wegen seiner Folgen für andere europäische Länder auch für die Gläubigerstaaten weit teurer, als es eine rechtzeitige Reduzierung der Schulden durch EU-Zahlungen und Verlustabschreibungen zu Beginn der Krise 2010 gewesen wäre. Eine konsistente Politik im nationalen Interesse Deutschlands oder auch Frankreichs ist nicht erkennbar. Man hat die südeuropäischen Staaten nicht aus Gutmütigkeit in die EU und die Eurozone aufgenommen, sondern um sich Absatzmärkte zu sichern. Das nun beklagte System der kreditfinanzierten Entwicklung wurde bewusst geschaffen, und auch zur Ineffizienz und Korruption des griechischen Staatsapparats haben vor allem deutsche Konzerne wie Siemens und Ferrostahl durch Bestechung maßgeblich beigetragen. Dass deutsche Politiker und Unternehmer nach dem Zusammenbruch dieses Geschäftsmodells die Rechnung an die Griechen weiterreichen wollen, ist der einzige Programmpunkt der Krisenpolitik. Wie die Ökonomie der Europäischen Union zukünftig funktionieren soll, wird offenbar nicht einmal diskutiert. Auch die möglichen politischen Folgen des Desasters glaubt man der griechischen Polizei überlassen zu können. Die erschreckend große Bereitwilligkeit, elementare Regeln der Demokratie und auch die EU-Verträge zu ignorieren, die einen Ausschluss Griechenlands nicht vorsehen, lässt jedoch für den sehr wahrscheinlichen Fall einer weiteren Eskalation nichts Gutes erwarten. Man könnte sich am Vorbild des damaligen CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß orientieren, der die Wirtschaftspolitik des griechischen Obristenregimes lobte. Die griechische Drachme ist heute die stabilste Währung der Welt. Februar 2012. Sie waren ein gefundenes Fressen für die deutschen Medien. Jene in Griechenland kursierenden Zeichnungen, die deutsche Politiker zu Repräsentanten eines vierten Deutschen Reichs stilisierten. Die Tatsache, dass die Bundesregierung enormen Druck auf Griechenland ausübte, sich dem Spardiktat zu beugen, verfestigt bei vielen Griechen die Ansicht, dass ihr Land zu einem deutschen Protektorat verkommen sei. Dass sich nun sogar verschiedene Berufsverbände in Griechenland auf einen Boykott deutscher Produkte geeinigt haben, mag die dortige Stimmung gegenüber Deutschland verdeutlichen. Bisher wurden solche Bekundungen in deutschen Medien als Beleg der griechischen Unverfrorenheit angeführt. Statt sich an die eigene Nase zu fassen, gäben die Griechen lieber anderen die Schuld an der Misere. Langsam dämmert es jedoch selbst der deutschen Presse, dass die Schuldfrage neu beantwortet werden muss. Das Konzept, die Regierung faktisch zu entmündigen, dann zu rationalisieren, auszulagern und die verbleibenden Beschäftigten so niedrig zu entlohnen, dass sie kaum noch davon leben können, ist auf ganzer Linie gescheitert, stellt etwa Kerstin Gammelin in der Süddeutschen Zeitung fest, als ob es überraschen würde, dass Verarmungspolitik zu Verarmung führt. Auch der Wirtschaftsweise Peter Bofinger befand, das Griechenland-Programm sei von Anfang an falsch angelegt worden. Durch die Sparmaßnahmen wurde die Wirtschaft abgewürgt, dies ließ die Defizite steigen, woraufhin die Troika noch schärfere Sparanstrengungen forderte. So Bofinger, der einen Teufelskreislauf entdeckt haben will. Die vermeintlichen Experten erkennen langsam das Offensichtliche. Im Ausland gehören solche Töne über die deutsche Krisenpolitik längst zum Standardrepertoire der Medien. Äußerungen wie die des US-Investors George Soros, dass Griechenland wegen der von Deutschland forcierten Austeritätspolitik gar nicht mehr zu retten sei und dass es, falls diese Politik fortgesetzt wird, anderen Euro-Ländern ebenso ergehen werde, hört man dort nicht zum ersten Mal. Schon vor einigen Wochen hatten amerikanische Ratingagenturen zahlreiche EU-Länder herabgestuft, weil sie eben kaputt gespart würden. Tatsächlich ist die griechische Wirtschaft durch die sogenannten Rettungsmaßnahmen erst richtig eingebrochen, und zwar in einem Ausmaß, wie es selbst Ländern in Kriegen selten widerfahren ist. Trotzdem wird nach Programm fortgefahren. So ließ sich jetzt von Bundesfinanzminister Schäuble vernehmen, dass ein weiteres Hilfsprogramm für Portugal anstehen könnte. Schon fürchtet man sich dort vor der Troika und Athener Verhältnissen. Dabei hat gerade Portugal die geforderten Sparziele sogar übererfüllt. Die Konjunktur des Landes siecht dementsprechend dahin. Dennoch ist nicht damit zu rechnen, dass Deutschland seine europäische Krisenpolitik korrigieren wird. Gerade jetzt gilt es für die Bundesregierung, diese umso konsequenter durchzusetzen. Das Eingeständnis, dass man maßgeblich ganze Volkswirtschaften zertrümmert hat, kann sich eine Führungsmacht einfach nicht leisten. Februar 2012. Wir möchten nicht wie Sklaven leben, steht in schwarzer Schrift auf der Mauer einer Bankfiliale in der Nähe des griechischen Parlaments in Athen. Ein Obdachloser hat seine Pappkartons dort aufgestellt und verkriecht sich unter einer verdreckten grauen Decke. Passantinnen und Passanten laufen hektisch vorbei. Ein internationales Fernsehteam steht auf dem Bürgersteig und macht Aufnahmen von einem ausgebrannten Gebäude. Der Brandgeruch schwebt noch in der Luft. In mehreren Straßen des Athener Zentrums sieht man noch die Spuren des Massenprotests vom 12. Februar, dem Tag, als das griechische Parlament das zweite von der EU und dem Internationalen Währungsfonds diktierte Sparpaket verabschiedete. Fast eine halbe Million Menschen demonstrierten an diesem Tag in Athen gegen weitere Lohn- und Rentenkürzungen sowie gegen eine Einschränkung der Souveränität des Landes. Schon zu Beginn der Demonstration setzte die Polizei große Mengen Tränengas gegen die Demonstrierenden ein. Unter ihnen befanden sich auch alte Menschen wie der 87-jährige Komponist Mikis Theodorakis und der 89-jährige bekannte Widerstandskämpfer Manolis Glesos. Augenzeugen berichten, dass die Polizei in vielen Fällen friedliche Demonstrierende angriff, aber Randalierende ungestört gewähren ließ. Unter Jugendlichen ist die Stimmung besonders düster. Viele wissen, dass sie bald in der Arbeitslosigkeit landen werden oder ins Ausland emigrieren müssen. Die Jugendlichen sehen viel klarer. Sie verstehen instinktiv, obwohl sie es nicht bewusst wahrnehmen, dass die Gefahr durch das Tränengas viel geringer ist als die sichere Katastrophe, mit der sie konfrontiert werden, wenn sie ihre Heimat verlieren, schreibt der Kolumnist Dimitros Konstantakopoulos in der Wochenzeitschrift Epikaira. Maria, eine junge Lehrerin, nimmt fast an jeder Demonstration in Athen teil. Diese Regierung muss weg. Sie ist nicht vom Volk legitimiert, diese Entscheidungen über unser Leben zu treffen. Sie muss endlich auf uns hören. Die Wut der Bevölkerung über die Forderungen der Gläubiger wird immer größer, insbesondere weil viele Bürger keine Erfolge nach den ersten harten Sparmaßnahmen sehen. Einer Umfrage des Instituts Public Issue zufolge sind 72% der Griechen gegen das Sparpaket. 85% sind mit ihrem Lebensstandard unzufrieden. Für Kostas, einen 45-jährigen Beamten, bedeutet das neue Sparprogramm weitere Einschnitte. Mein Lohn wurde bereits im vorigen Jahr um 35% gesenkt, sagt er verzweifelt und fügt hinzu, das, was in Griechenland passiert, ist nur ein Vorzeichen für das, was bald auch auf die anderen verschuldeten Länder der Eurozone zukommt. Dass die Polizei immer härter gegen die Proteste vorgeht, empört viele. Immer häufiger sieht man Demonstrierende mit professionellen Gasmasken oder Rentner mit einem selbstgebastelten Schutz gegen das Tränengas. Während die Bevölkerung auf den Straßen Griechenlands weiterhin gegen die beschlossenen Sparmaßnahmen kämpft, ringen viele Abgeordnete, die ihnen zugestimmt haben, um ihre politische Existenz. März 2012. Einmal in jeder Dekade beginnt in Rumänien das große Zählen. Im Februar 2012 gab es die ersten Ergebnisse. Zur allgemeinen Überraschung stellte das Nationale Statistikamt in Bukarest fest, dass im Vergleich zum Zensus von 2002 etwa 2,6 Millionen Menschen weniger im Land leben. Wohin 12% der Bevölkerung innerhalb weniger Jahre verschwunden sind, kann niemand genau erklären. Vermutlich sind viele nach Italien, Frankreich oder in die USA gezogen, um dort einen Job zu finden. Eine ähnliche Entwicklung wie in Rumänien gibt es derzeit in zahlreichen osteuropäischen Ländern. In Estland wird das Ergebnis einer laufenden Volkszählung erwartet, aber schon jetzt steht fest, dass es deutlich unter dem letzten liegen wird. Litauen verlor in den vergangenen 2 Jahrzehnten ungefähr 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner bei einer Gesamtbevölkerung von gerade einmal 3,5 Millionen. Seit Beginn der Weltwirtschaftskrise 2008 haben sich die Lebensverhältnisse in den östlichen EU-Staaten teilweise stark verschlechtert. So wurde in Rumänien die Mehrwertsteuer um 5% erhöht, die Beamtengehälter wurden um ein Viertel gekürzt und 200.000 Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen. Für dieses Jahr ist der Abbau von weiteren 100.000 Jobs angekündigt. In den Zeitungen wird bereits über die Jobchancen der Entlassenen in Westeuropa spekuliert, während die Arbeitsämter erste Angebote veröffentlichten. Demnach werden in Spanien und Dänemark einige hundert Erntehelferinnen und Helfer gesucht, in Finnland Holzfäller und in Deutschland sowie Großbritannien fehlen vor allem Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal. Besonders hart treffen die Sparmaßnahmen die Rentner. Etwa 4 Millionen Rumänen empfangen eine monatliche Pensionszahlung von durchschnittlich umgerechnet 170 Euro. Das rumänische Pro-Kopf-Einkommen beträgt mittlerweile weniger als die Hälfte des EU-Durchschnitts. Kürzen, sparen, Gürtel enger schnallen. Seit Jahren hören die Rumänen immer wieder die gleichen Parolen, ohne dass sich die wirtschaftliche Lage nennenswert verbessert hätte. Die Regierung in Bukarest folgt dabei vor allem den Vorgaben der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds, die das Land mit einem Kredit über 26 Milliarden Dollar knapp vor der Pleite bewahrt hatten. Voraussetzung dafür waren rigide Sparauflagen, wie sie derzeit Griechenland auferlegt werden. Diese Politik der inneren Abwertung sieht vor, staatliche Ausgaben ebenso wie Löhne und Gehälter dauerhaft zu senken, um die Kreditwürdigkeit des Landes sowie die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Unternehmen zu verbessern. Seitdem hält sich Rumänien zwar wieder pedantisch an die Tilgungsfristen der internationalen Geldgeber, von dem erhofften Aufschwung ist allerdings nichts zu sehen. Die Kürzungen führten das Land vielmehr in eine tiefe Rezession, von der es sich nur schwer erholt. Bislang wurde gegen die desaströse wirtschaftliche Lage vor allem mit den Füßen protestiert. Wer konnte, verließ das Land. Doch viele Rumänen sind mittlerweile mit ihrer Geduld am Ende. Mitte Januar 2012 kam es zu den schwersten Unruhen seit 20 Jahren. In zahlreichen rumänischen Städten lieferte sich die Polizei heftige Straßenschlachten mit wütenden Demonstrierenden. Auslöser war die geplante Privatisierung der staatlichen Krankenkasse, eines der vielen staatlichen Reformvorhaben. Auch das Nachbarland Slowakei ist von der Rezession schwer getroffen und erlebte jüngst die größten Demonstrationen seit 1989. Die Menschen protestierten gegen die angebliche Korruption der Regierung. Diese kürzt die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung, das Verkehrswesen und andere öffentliche Aufgaben. Besorgniserregend ist jedoch nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch die damit einhergehende politische Desintegration. In Rumänien reagierte Staatspräsident Băsescu auf die Unruhen und ernannte Anfang Februar 2012 seinen Geheimdienstchef Ungureanu zum neuen Ministerpräsidenten. Wenn ein aktiver Spion es an die Spitze der Regierung schafft, verrät das vieles darüber, wie es um die Demokratie in Rumänien steht, schreibt dazu der Politologe Pavulescu in der linksliberalen Tageszeitung Adevărul. In Ungarn ist die Entwicklung hin zu einer autoritären Herrschaft schon weiter fortgeschritten, was bisweilen sogar in Westeuropa für Aufmerksamkeit sorgt. Nur am Rande wird dabei allerdings bemerkt, dass die Regierung unter Viktor Orbán nicht nur ideologisch einen radikalen Kurs verfolgt, sondern auch in ihrer Steuerpolitik. Mit 27% hat das Land nicht nur die höchste Mehrwertsteuer in Europa, hinzu kommen etliche weitere neue Steuern und indirekte Abgaben. Rechnet man alle Effekte zusammen, so ergibt sich für die unteren Einkommensgruppen ein durchschnittlicher Verlust an real verfügbarem Einkommen von bis zu 30% binnen 2 Jahren. Wie die Budapester Zeitung Pesteloid vermerkte. Angesichts der schweren Wirtschaftskrise verweisen die Expertinnen und Experten der EU und des IWF gerne auf Polen. Das Land beweise, dass eine erfolgreiche Entwicklung möglich sei. Tatsächlich ist die polnische Wirtschaft 2011 um 4,3% gewachsen, so viel wie in kaum einem anderen Land Europas. Als hilfreich erwiesen sich dabei der schwache Zloty, der einen kleinen Exportboom erlaubte, und die zahlreichen öffentlichen Infrastrukturprojekte, die wegen der Fußball-Europameisterschaft in Auftrag gegeben wurden. Wir sind den stärksten Volkswirtschaften der Welt auf den Fersen, jubelte der polnische Premierminister Donald Tusk. Die Frage ist deshalb nicht, ob, sondern wie wir zu einem zentralen Spieler auf der europäischen Bühne werden können. Zugleich kündigte er an, die Kriterien für einen Beitritt zum Euroraum spätestens 2015 erfüllen zu wollen. Seine Bürgerinnen und Bürger werden von diesen Plänen vermutlich nicht allzu begeistert sein. Denn um das ehrgeizige Vorhaben zu erfüllen, will die Regierung unter anderem den Renteneintritt um 7 Jahre nach hinten verschieben und das Gesundheitswesen reformieren. Maßnahmen wie eine weitgehende Deregulierung des Arbeitsmarktes hat das Land bereits hinter sich. Heute ist Polen europaweit führend bei befristeten Arbeitsverträgen und bei der Zeitarbeit. Rund 2/3 aller Beschäftigten unter 25 Jahren arbeiten bereits zu diesen Konditionen. Wer dennoch keine Arbeit fand, konnte in Großbritannien oder Irland sein Glück versuchen. Über 2 Millionen Polen waren dort in den vergangenen Jahren beschäftigt. Wegen der zunehmenden Arbeitslosigkeit in den meisten westeuropäischen Ländern dürfte dieser Weg aber wohl bald versperrt werden. Für viele Menschen in Osteuropa bleibt dann nur noch die Migration im eigenen Land. Zu dieser überraschenden Erkenntnis führten jedenfalls Ergebnisse des jüngsten Zensus in Rumänien. Danach stieg der Anteil der Landbevölkerung, während die Einwohnerzahlen in den Städten schrumpften. Ein in der jüngeren europäischen Geschichte wohl einmaliger Vorgang. Dass Subsistenzwirtschaft einen Ausweg aus der Krise bietet, darf allerdings bezweifelt werden. März 2012. Schon kurz nach dem Anbruch der sich gegenwärtig zur Depression entwickelnden Wirtschafts- und Finanzkrise gab das Bundeswirtschaftsministerium Entwarnung. Aufgrund der Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte, der wachstumsgerecht gestalteten Konjunkturprogramme sowie der expansiv ausgerichteten Geldpolitik sind verglichen mit der Weltwirtschaftskrise die Aussichten für die weitere Entwicklung deshalb heute ungleich günstiger zu beurteilen, hieß es in dem Monatsbericht des Ministeriums vom Juni 2009. Die Überschrift des Artikels lautete: Die Weltwirtschaftskrise von 1929, nicht vergleichbar mit der aktuellen Rezession. Ganz ähnlich äußerte sich etwa zur gleichen Zeit Christina Romer, die Vorsitzende des Wirtschaftsbeirats von US-Präsident Barack Obama. In einem Beitrag zum Thema Konjunkturzyklen beschrieb sie die aktuellen Entwicklungen als lediglich kurzfristige Störungen des Wirtschaftsprozesses. Ansonsten sah sie keinen Grund dafür, warum überhaupt Zyklen auftreten sollten. Eine Wiederholung der Great Depression sei mehr als unwahrscheinlich. Knapp 3 Krisenjahre später wächst die Kritik an dieser Beschwörung der vermeintlichen Stabilität kapitalistischer Akkumulation, wie sie von den meisten Ökonomen der Gegenwart praktiziert wird. Ein Angriff auf den Elfenbeinturm forderte zuletzt selbst die Wochenzeitung Die Zeit. Beispiele für die völlige Unfähigkeit zur Analyse gibt es innerhalb des Wirtschaftswissenschaftsbetriebes viele. Etwa das Konzept der Great Moderation des Kapitalismus, das der heutige Vorsitzende der US-amerikanischen Notenbank Ben Bernanke 2004 vorgestellt hat und demzufolge eine unendliche Stabilität dieses Systems durch die Kontrolle der Inflationsrate erreicht werden soll. Gregory Mankiw, der Autor des mit Abstand meistverkauften Lehrbuchs der Volkswirtschaftslehre und von 2003 bis 2005 Berater von George W. Bush, erklärte das Zeitalter der Krisen gar ganz für beendet. James Kenneth Galbraith, der Sohn des großen Chronisten der Weltwirtschaftskrise John Kenneth Galbraith, kam dementsprechend bereits vor der Krise zu dem Schluss, es sei völlig sinnlos, Diskussionen weiterzuführen, die sich auf die konventionelle Wirtschaftswissenschaft stützen. Verdeutlicht wurde der desolate Zustand dieses Wissenschaftszweigs, als die britische Königin Elizabeth II. Im November 2008 von den selbsternannten Experten der London School of Economics Rechenschaft verlangte. Erst 8 Monate später waren die Ökonomen in der Lage, die Fragen zu beantworten, warum niemand von ihnen die Krise vorausgesehen hatte. Das 3-seitige Antwortschreiben gipfelte in der Aussage, es habe sich um ein Versagen der kollektiven Vorstellungskraft vieler kluger Menschen gehandelt. Angesichts dieser offensichtlichen Orientierungslosigkeit finden Anhänger eines linken Keynesianismus mehr Gehör. Sie eint zunächst der stete Vergleich der aktuellen Entwicklungen und ihrer Ursachen mit denen von 1929. Heiner Flassbeck, unter Oskar Lafontaine 1998 und 99 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und seit 2000 Chefvolkswirt der Welthandels- und Entwicklungskonferenz, spricht von einer fast perfekten Parallele zur Weltwirtschaftskrise in den Jahren 1929-30. Max Otte, der als einer von wenigen die Krise bereits vor ihrem Ausbruch in seinem Buch »Der Crash kommt« vorausgesagt hatte, findet die Parallelen fast schon beängstigend. Ähnlich äußert sich auch Yannis Varoufakis, der vielleicht prominenteste Vertreter dieser Schule, in seinem gerade erschienenen Buch »Der globale Minotaurus«. Die Welt hat sich gerade auf eine Weise in Erstaunen versetzt, die es seit 1929 nicht mehr gegeben hatte, schreibt er. Tatsächlich scheinen die Ähnlichkeiten zwischen beiden Krisen so auffällig zu sein, dass man sie kaum leugnen kann. Die 5 Hauptursachen der Weltwirtschaftskrise von 1929, die John Kenneth Galbraith in seinem Buch »The Great Crash 1929« identifiziert hatte, sind gegenwärtig wiederzufinden. Zunächst die immer weiter auseinanderdriftende »ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung«. In den USA, dem Ausgangspunkt der beiden großen Krisen des industriellen Kapitalismus, betrug 1929 und auch 2007 der Einkommensanteil der reichsten 5% der Bevölkerung mehr als 1/3 des Gesamteinkommens. Ein Rekordwert. Bei der Vermögensverteilung wird die Ungleichheit noch deutlicher. In den USA gehören den reichsten 20% der Bevölkerung etwa 85% aller Vermögenswerte, in der Bundesrepublik immerhin 80%. Hier finden sich die gigantischen Summen überakkumulierten Kapitals, für das vor den beiden Krisen sowohl Ende der 20er Jahre als auch in den vergangenen Jahrzehnten keine produktiven Anlagemöglichkeiten gefunden werden konnten und das stattdessen in immer neue spekulative Finanzprodukte investiert wurde. Schließlich verflüchtigte sich dieses Kapital, als die Spekulationsblasen platzten. Noch deutlicher sind die Ähnlichkeiten bei der 2. Ursache, der unzureichenden Kapitaldeckung. Sowohl private Finanz- und Investment-Trusts als auch Banken, die Derivate spekulativ aufblähten, die 2007 immerhin den 7-fachen Gesamtwert des Weltsozialprodukts besaßen, verfügten über keine ausreichende Absicherung durch Eigenkapital. Hinzu kommt, dass die Ungleichgewichte in den Außenhandelsbilanzen immer größer wurden. In den USA lag das Außenhandelsdefizit in den vergangenen Jahren stabil bei über 800 Milliarden US-Dollar, während vor allem in Deutschland und China die Überschüsse weiter stiegen. Eine Umkehrung der Verhältnisse der 20er Jahre. Die Schulden durch die Ausgabe von Staatsanleihen auszugleichen, war schon damals problematisch. Galbraith hatte schließlich noch auf den subjektiven Faktor verwiesen. Die Unfähigkeit der, wie er sie nannte, Wirtschaftstheologie zu langfristigen und rationalen Analysen habe die Auswirkungen der Krise nur immer weiter verschärft. Der britische Ökonom John Maynard Keynes empfahl damals eine sogenannte Defizitfinanzierung. Der Staat solle sich weiter verschulden und mit öffentlichen Aufträgen die Nachfrage anregen, um der Rezession zu entkommen. Die heutigen Keynesianer stehen allerdings nicht mehr Vertretern einer Deflationspolitik oder Marktradikalen vom Schlage eines Herbert Hoover gegenüber. Vielmehr haben auch öffentliche Konjunkturprogramme, die Verstaatlichung von Banken und die starke Senkung der Leitzinsen die Krise nicht eindämmen können. Zwischen 1929 und 1932 schrumpfte der Welthandel auf fast ein Drittel seines Volumens vor der Krise, während es zwischen 2008 und 2011 lediglich um 11% zurückging. Zwar sind diese Kontraktionen des Welthandels bisher weniger stark als damals, doch dafür ist ein Ende der Rezession noch lange nicht in Sicht. Forderungen wie etwa die des Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Krugman nach neuen Konjunkturprogrammen oder die Flashbacks nach mehr Regulierung und der Verstaatlichung von Finanzinstituten sind nicht nur längst umgesetzt worden, sondern bewirkten die Sozialisierung der Verluste, was von den Ökonomen sicherlich nicht intendiert war. Erfolgversprechender wirkt dagegen Varoufakis Vorschlag zur Etablierung eines globalen Mechanismus zum Überschussrecycling, einer internationalen Steuer für Länder, die Überschüsse erwirtschaften. Die Einnahmen könnten dann als Entwicklungszuschuss an die Defizitländer fließen. Die Idee geht auf Keynes Vorschlag der Bildung einer International Clearing Union zurück, einer Art globaler Bank. Auf der Konferenz von Bretton Woods 1944 lehnten die USA diesen Vorschlag ab, da sie damals noch Überschüsse erwirtschafteten. Zurzeit wäre eine Akzeptanz durch Deutschland und China ebenso unwahrscheinlich. Es sind aber weniger reine Machtverhältnisse, die die Rettung der Verwertbarkeit des Kapitals durch eine staatliche Stützungspolitik wie nach 1945 verhindern. In der Nachkriegsepoche konnten zunächst noch Absatzgebiete nach innen und außen erschlossen werden. Heute sind die Gesellschaften längst vollständig und global der Warenförmigkeit unterworfen. Wegen der Überkapazitäten in allen wichtigen Branchen und des beständigen Sinkens der Profitraten des produzierenden Gewerbes wird es außerdem weiterhin schwierig sein, das eingesetzte Kapital rentabel zu verwerten, wie auch Robert Brenner in seinem Buch »The Economics of Global Turbulence« überzeugend nachgewiesen hat. Das zentrale Hindernis für die Überwindung der Akkumulationskrise stellt aber die schwindende finanzielle Handlungsfähigkeit der Staaten selbst dar. Als die Vereinigten Staaten 1971 beschlossen, das Bretton Woods-System aufzukündigen, betrugen ihre Schulden weniger als 38% des Bruttoinlandsprodukts. Mittlerweile liegen sie bei über 100%. In den meisten anderen OECD-Ländern sind die Raten weitaus höher. Konnte der beständige Rückgriff auf Konjunkturanreize seitens des Staates immerhin noch Prosperität zum Preis einer wachsenden Verschuldung vorgaukeln, könnte die Staatsschuldenkrise auch diesem Trugbild endgültig den Garaus machen. Der Marxist Paul Mattock Jr. kommt in seinem gerade übersetzten Buch »Business as usual« zu dem Fazit, dass auch »die Verfechter massiver keynesianischer Konjunkturprogramme keine wirkliche Antwort mehr« hätten. Sich die Wirklichkeit einfach zurechtzubiegen, wie es das Bundeswirtschaftsministerium gerne tut, ist da auch nicht schlimmer. Chronologie der Nötigung. März 2012. Dass es den Griechen und immer stärker auch anderen Südeuropäern an den Kragen geht, stößt in Deutschland auf Einverständnis. Ja, Genugtuung. Wenn die Bild-Zeitung gegen die Pleite-Griechen hetzt, dann im Wissen, damit den Geschmack des Publikums, also vor allem der Lohnabhängigen, zu treffen. Komfortabel gestützt auf solches Massenbewusstsein präsentiert sich der deutsche Staat zurzeit als Rambock der Austerität in Europa, fordert immer neue Einschnitte in soziale Systeme, drängt auf Schuldenbremsen in den Verfassungen, versteigt sich, berauscht von seiner neuen Macht, sogar zu dem tollpatschigen Vorschlag, einen Sparkommissar als deutsch-europäischen Statthalter in Athen einzusetzen, also jeden Anschein demokratischen Prozederes aufzugeben und das faktische Diktat über Griechenland in aller Offenheit zu errichten. Nach innen ganz Nationalmutti, die auch mal schimpfen muss, aber eigentlich ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen hat, gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach außen die thatchereske Domina des Kapitals, die den verlotterten Griechen Disziplin einpaukt. Kein Wunder also, dass sie in Griechenland auf Plakaten von Demonstranten oder in Zeitungskarikaturen immer öfter mit Hitlerbart zu sehen ist und dass sich der Zorn der mit Sparprogrammen Traktierten weithin gegen Deutschland richtet. Aber auch darüber hinaus, bis in die Staatenwelt und internationale Wirtschaftspresse hinein, sorgt die deutsche Politik für Entsetzen, weil sie die Krise bislang verschärft hat und der Verdacht, die deutsche Medizin könne den griechischen Patienten am Ende umbringen, nicht von der Hand zu weisen ist. Im sturen Beharren auf Sparen, Kürzen und Sparen und Kürzen scheint sich erneut der deutsche Hang zum Irrationalismus Bahn zu brechen, weshalb wieder ein German Problem in den internationalen Debatten beschworen wird. Flugs werden auch bei Linken in Deutschland alte Reflexe wach. Erst neulich war hier zu hören, es sei nun höchste Zeit, den Betriebsfrieden aufzukündigen und sich mit den europäischen Protesten gegen den wahnhaften deutschen Sparzwang und seine Herrschaftsallüren zu solidarisieren. Schließlich war es noch nie so einfach, antideutsche Positionen zu vertreten. Verbündete finden sich in Europa dafür zur Genüge. Ein für antideutsche Linke eher unüblicher Solidaritätsappell. Doch bei den erhofften Verbündeten handelt es sich größtenteils um rechte, nationalistische, populistische Kräfte oder um Linke, die ebenfalls so sehr auf nationalen Faden wandeln, dass sie von ersteren kaum zu unterscheiden sind. Nicht griechische Linksradikale kleben Merkel den Hitlerbart an. Sie haben im Gegenteil alle Hände voll damit zu tun, der nationalistischen Deutung des Sparterrors als Angriff aus dem Ausland entgegenzutreten. Denn allemal wichtiger als die Frage, wer da gerade Sparprogramme durchdrückt, ist die Frage, warum dies geschieht und welche Alternativen es dazu gibt, solange die kapitalistische Produktionsweise nicht aufgehoben wird. Insofern kratzt die Rede von einem wahnhaften deutschen Sparzwang nicht einmal an der Oberfläche, sondern führt geradewegs in die Irre des Keynesianismus. Was der deutsche Staat derzeit in Europa durchpeitscht, ist nichts anderes als das klassische Maßnahmenpaket des Internationalen Währungsfonds, der auch diesmal an vorderster Front dabei ist, um den griechischen Lohnabhängigen das Fell über die Ohren zu ziehen. Sparen in der Krise ist hart und hat nicht nur einmal, etwa im Falle Argentiniens 2001-2002, in den Staatsbankrott geführt. Als wahnhaft kann diesen Kurs aber nur bezeichnen, wer sich im Besitz der vernünftigeren wirtschaftspolitischen Konzepte wähnt, wie also etwa ATTAC, die Linkspartei und andere Keynesianer. Sie meinen, Staatsverschuldung könne kein Problem sein und etwas Besseres als mehr Sozialausgaben und höhere Löhne sei dem Kapital gar nicht zu raten, würde so doch die Massenkaufkraft gestärkt und im Nu die Krise überwunden. Kein Wort verlieren sie über die nachlassende Dynamik des Kapitals, die seit Jahrzehnten nur durch eine immer gewaltigere Verschuldung von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten kaschiert wurde, seit Beginn der 80er Jahre aber in einer Serie von Schuldenkrisen und seit 2009 im großen Schlamassel der Weltwirtschaftskrise zutage getreten ist. Und keinen Schimmer haben sie von einer Produktionsweise, die sich von Kindesbeinen an nie anders bewegt hat als durch den ewigen Zyklus von Boom und Crash. die am Anfang des griechischen Dramas stehende, durchaus begründete Skepsis von Investoren, ob die kümmerliche Wirtschaftskraft Griechenlands dauerhaft einen riesigen Schuldenberg tragen kann, muss folgerichtig in ein perfides Manöver von Spekulanten und Ratingagenturen umgedeutet werden. Denn nur so passt die Tatsache ins Bild, dass der nun drohende Staatsbankrott Griechenlands ohne das Eingreifen der Troika schon 2010 eingetreten wäre. Als Ergebnis eben des Deficit Spending, von dem die Keynesianer nie genug kriegen können. Seit Ausbruch der Krise stehen die Regierungen vor der Wahl zwischen der Pest einer anhaltenden Depression, die eine Gefahr sozialer Unruhen mit sich bringt, und der Cholera von Konjunkturausgaben, die nur begrenzt wirksam sind und die Defizite in gefährliche Höhen treiben. Wie Paul Mattig in seinem Buch zur Krise Business as Usual kürzlich formuliert hat. Und so haben die Keynesianer gegen die Neoliberalen recht, wenn sie die von den Sparprogrammen verschärfte Abwärtsspirale beklagen. Und die Neoliberalen haben gegen die Keynesianer recht, wenn sie angesichts maroder Staatsfinanzen weiteres Schuldenmachen für keine gute Idee halten. Die Chaotisierung der Politik, das große Hauen und Stechen unter den europäischen Staatsführern, zeugt von der Unlösbarkeit des Widerspruchs. In der Praxis herrscht blindes Durchwursteln. Während die Deutschen als Bad Cop auf knallharte Austerität drängen, kauft die Europäische Zentralbank als Good Cop die Ramschanleihen südeuropäischer Staaten, die sonst niemand mehr haben will. Dass es, wie ein Bündnisname suggeriert, ums Ganze geht, ist nach Lage der Dinge insofern eine nüchterne Feststellung. Gegen dieses Ganze auf die Straße zu gehen, allerdings meist hilfloser Aktionismus. Der Europäische Aktionstag gegen den Kapitalismus am 31. März 2012, zu dem linksradikale Gruppen mit einem einwandfrei staatsfeindlichen Aufruf mobilisieren, könnte eine freundliche Geste an die protestierenden Griechen werden. Schließlich stehen dann auch mal andere im Tränengas. Aber schon in der Wahl der Europäischen Zentralbank als Kundgebungsort in Frankfurt kommt die verdrängte Ratlosigkeit zum Vorschein, denn warum gerade dort, weiß niemand so recht. Sie sei eines der zentralen politischen Instrumente, mit denen die starken Länder der Eurozone, vor allem Deutschland und Frankreich, versuchen, die kapitalistische Krise auf dem Rücken der Lohnabhängigen hier und vor allem in Südeuropa zu lösen, sagen die Organisatoren und fordern eine Stilllegung der EZB-Baustelle. So als könne man gegen das Kapitalverhältnis wie gegen die Startbahn West demonstrieren und als sei Krisenbewältigung anders als gegen die Lohnabhängigen überhaupt denkbar. Von der Ironie, dass es zwischen der EZB und Deutschland gerade knirscht, ganz abgesehen. Insofern sind solche Demonstrationen, wie sympathisch begründet sie auch sein mögen, vor allem Ersatzhandlungen. Die Krux in Deutschland liegt darin, dass der Sozialchauvinismus der Lohnabhängigen nicht so sehr auf falschem Bewusstsein beruht, als vielmehr auf der richtigen Feststellung, im Bund mit Unternehmern und Staat bislang einigermaßen ungeschoren durch die Krise gekommen zu sein. Anders als der griechische Staat, der außer Verarmung und Polizeiknüppeln nichts mehr anzubieten hat, hat sich der Deutsche auch als Schutzmacht der einheimischen Arbeiterklasse profiliert, indem er etwa etliche Milliarden für die Kurzarbeit ausgegeben hat. Während die prekären Ränder der Klasse gewachsen sind, konnte sich ihr gewerkschaftlich organisierter Kern einigermaßen behaupten. Es stimmt, dass die Lohnzurückhaltung des DGB in den vergangenen 10 Jahren Deutschlands Konkurrenzfähigkeit gestärkt und somit zu den Exportüberschüssen beigetragen hat, die sich im Süden Europas als Defizite niederschlagen. Es stimmt aber auch, dass diese Einbußen von einem hohen Niveau aus erfolgt sind. Kein BASF, Siemens oder VW-Arbeiter schuftet für Löhne, wie sie in Griechenland üblich sind, Und der völlig mittellosen Proletarierin in Lissabon muss das deutsche Arbeitslosengeld II als beinahe paradiesisch erscheinen. Die eigene Lage bewerten aber alle an der anderen. Das Glück, kein Grieche zu sein, versüßt das Pech, Arbeiter zu sein. Darin besteht der allem Anschein nach unverrückbare Grund für die praktische Ratlosigkeit der Radikalen hierzulande. Sie einzugestehen, wäre ein erster Schritt. Und vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee, wie man einen ganz anderen Vergleichsmaßstab einführen könnte, nämlich die gesellschaftlichen Möglichkeiten, um die auch der vergleichsweise passabel bezahlte Lohnsklave betrogen bleibt. März 2012. Wir sind diese unsoziale und antidemokratische Politik ebenso leid wie die rassistischen Attacken auf die griechische Bevölkerung. Reden wir stattdessen von den menschenverachtenden Folgen dieser Politik. Reden wir über die autoritäre Wende Europas und deutsche Niedriglöhne als Krisenursache. Dieser Appell findet sich in dem Anfang März 2012 veröffentlichten Aufruf Demokratie statt Fiskalpakt, der von der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung AKG verfasst wurde. Der Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlern hatte sich zum Ziel gesetzt, gesellschaftskritische Theorieansätze angesichts ihrer zunehmenden Marginalisierung an den Hochschulen zu sichern und weiterzuentwickeln. In ihrem Aufruf kritisieren die Wissenschaftler die mit dem Krisenprogramm verbundene Renaissance autoritärer Herrschaftsmodelle. Sie zeigen eine Kontinuität auf, die von der blutigen Durchsetzung der neoliberalen Politik in Chile während der Militärdiktatur unter Pinochet über die mit der Verarmung großer Teile der Bevölkerung verbundenen Transformationsprozesse in vielen osteuropäischen Ländern nach 1989 bis zur derzeitigen Durchsetzung des EU-Diktats in Italien, Griechenland und Portugal reicht. März 2012. Es war eine merkwürdige Runde, die sich da im Berliner Kanzleramt eingefunden hatte. Gewerkschaftsvertreter aus Südeuropa trafen sich dort mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, um über die soziale Katastrophe in ihren Ländern zu berichten. Initiiert hatte das Gespräch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Michael Sommer. Nicht nur in Griechenland, sondern auch in Zypern, Portugal, Spanien und Italien wächst die Verzweiflung. In Portugal rief die kommunistische Gewerkschaft wieder zu einem Generalstreik auf, die mittlerweile 8. landesweite Arbeitsniederlegung in den vergangenen 3 Jahren. In Griechenland gab es im gleichen Zeitraum sogar 22 Generalstreiks. Derweil kommt es in Spanien zu einem landesweiten Ausstand. In Italien ist zumindest ein 8-stündiger Streik geplant. Über mangelnde Unterstützung für ihre Aktionen können sich die südeuropäischen Gewerkschaften nicht beklagen. Aber die Situation hat sich trotz aller Proteste sogar noch verschlimmert. Wie desolat die Lage ist, zeigt ein Bericht der Tageszeitung O Público aus Lissabon. Demnach haben allein 2011 rund 150.000 Portugiesen ihr Land verlassen. Seit 2008 sind 500.000 Menschen ausgewandert, das entspricht fast 5% der Bevölkerung. Zuletzt kam es in Portugal zum Ende der faschistischen Diktatur in den 70er Jahren zu einer ähnlich großen Auswanderungswelle. In Spanien sieht es nicht viel besser aus. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt derzeit bei 50%. Für 2012 wird offiziell eine Arbeitslosenquote von 24% erwartet. In Griechenland sanken in den vergangenen 2 Jahren die Löhne um 25%, im öffentlichen Dienst sogar um 40%. Die technokratischen Regierungen dieser Länder bemühen sich redlich, die fiskalischen Vorgaben der EU und der deutschen Regierung umzusetzen. Doch mit jeder neuen Sparrunde erreichen sie offenbar nur das Gegenteil. Weil die Arbeitslosenrate steigt und die Steuereinnahmen sinken, wachsen die Staatsschulden einfach weiter. Das weiß auch Michael Sommer, weshalb er die Politik der Kanzlerin kritisiert. Der Fiskalpakt wird die Probleme nicht lösen, er wird sie verschärfen, meinte er. Viel mehr als laue Worte hat aber der DGB seinen südeuropäischen Kollegen nicht zu bieten. In den vergangenen Jahren gab es keine ernstzunehmende Mobilisierung gegen den radikalen Sparkurs der Bundesregierung. Stattdessen musste sich Sommer ausgerechnet vom Handelsblatt fragen lassen, ob die deutschen Gewerkschaften mit ihrer Lohnzurückhaltung die Probleme Europas mitverursacht haben. Ob es an der Gewerkschaftsbasis Verständnis für die Lage in den EU-Pleitestaaten gibt, ist daher mehr als fraglich. Immerhin könnten die eigenen Interessen zu Aktionen ermuntern. Vielleicht gelingt es einer deutschen Gewerkschaft endlich wieder einmal, eine substanzielle Lohnsteigerung durchzusetzen. Dies wäre eine größere Unterstützung für die europäische Arbeiterbewegung als jedes Treffen im Kanzleramt. April 2012. So schnöde können große Träume enden. In einer Dekade sollte Europa die wettbewerbsfähigste Region der Welt werden, wie die EU-Regierungschefs einst auf dem Lissabonner Gipfeltreffen im Jahr 2000 verkündeten. Ein Dutzend Jahre später leben tatsächlich insbesondere immer mehr Portugiesen in Wachstumsregionen. Nur liegen diese nicht wie erhofft in Europa, sondern in Südamerika und Afrika. So sind in den vergangenen Jahren Hunderttausende Portugiesen in die ehemaligen Kolonien Angola und Brasilien ausgewandert. Kürzlich ermunterte sogar Ministerpräsident Coelho junge arbeitslose Lehrer dazu, in portugiesischsprachige Länder zu gehen, weil dort Lehrermangel herrsche. Mittlerweile ist in den Medien von der größten Auswanderungswelle aller Zeiten die Rede, was in dem stark von Migration geprägten Land viel heißen will. Dabei sind die vorwiegend jungen und gut ausgebildeten Portugiesen oft nicht auf die Situation vorbereitet, die sie im Ausland erwartet. Die portugiesische Baugewerkschaft SCP warnt sogar davor, dass viele Migranten in Frankreich oder Deutschland dreist ausgebeutet würden und häufig ein Dasein als Arbeitssklaven fristen müssten. Dennoch ziehen es viele Portugiesen vor, zu gehen. Nach Jahren der Krise, unzähligen Sparbeschlüssen und Reformen sehen Sie keine Perspektive mehr. Die Tageszeitung O Público aus Lissabon berichtet, dass rund zwei Drittel der Beschäftigten mit einem Nettogehalt zwischen 310 und 900 Euro auskommen müssen. Rund ein Fünftel der Bevölkerung lebt an der Armutsgrenze. Die offizielle Arbeitslosenrate liegt bereits bei 14%. In diesem Jahr 2012 wird die Wirtschaft voraussichtlich um 3% schrumpfen, während Steuern und Lebenshaltungskosten weiter steigen. Im vergangenen Jahr 2011 musste Portugal internationale Finanzhilfen in Höhe von 78 Milliarden Euro in Anspruch nehmen. Im Gegenzug beschloss die Regierung ein hartes Sparprogramm, um die Schulden abzubauen. Weil nun die Steuereinnahmen einbrechen und die Sozialausgaben steigen, genügen die bisherigen Sparprogramme nicht, um den vorgesehenen Schuldenabbau zu erreichen. Die Regierung hat daher weitere Kürzungen angekündigt und plant zudem eine Reform des Arbeitsrechts. Demnach soll vor allem der Kündigungsschutz gelockert werden, wobei das Land schon jetzt eine der höchsten Quoten an prekären Beschäftigungsverhältnissen in Europa hat. Zudem dürfen Unternehmen künftig von Tarifverträgen abweichen und weniger Lohn zahlen. An diesen Vorhaben wird vermutlich auch der jüngste Generalstreik nicht viel ändern, zu dem vor allem die größte Gewerkschaft CGTP aufgerufen hatte. Besetze die Straße, blockiere alles, hieß einer der Slogans der Streikenden. Dem Aufruf folgten jedoch weit weniger Menschen als erwartet. Die zweitgrößte Gewerkschaft UGT hat sich erst gar nicht an den Protesten beteiligt. Wegen einer geplanten Arbeitsmarktreform kam es in Spanien in der gleichen Woche zu landesweiten Streiks, die vor allem in der Autoindustrie, aber auch beim öffentlichen Transport Wirkung zeigten. Die spanische Regierung will ebenfalls den Kündigungsschutz drastisch begrenzen und das Tarifrecht einschränken. Löhne und Arbeitszeiten können demnach zwischen Unternehmern und Beschäftigten individuell vereinbart werden. Die Proteste richteten sich außerdem gegen den neuen Haushaltsplan, den die Regierung jetzt verabschiedet hat und der Kürzungen in Höhe von rund 27 Milliarden Euro vorsieht. Insgesamt will sie in den kommenden beiden Jahren rund 60 Milliarden Euro einsparen, um das mit der EU vereinbarte Defizitziel von 3% zu erreichen. Finanzminister Cristobal Montoro sprach vom härtesten Sparprogramm, das in Spanien seit dem Ende der Franco-Diktatur vor mehr als 30 Jahren angenommen worden sei. Die Tageszeitung El País sieht das Land sogar auf dem besten Weg in eine Kriegswirtschaft. Nach Regierungsprognosen wird die Wirtschaftsleistung 2012 um 1,7% zurückgehen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 23% und damit ähnlich hoch wie in Griechenland. Von den unter 25-Jährigen hat sogar jeder Zweite keinen Job. Spanien befindet sich in einem ähnlichen Dilemma wie andere südeuropäische Staaten. Wegen der Sparmaßnahmen sinken die Binnennachfrage und die Steuereinnahmen. Ohne Gegenmaßnahmen wird daher das Haushaltsdefizit weiter steigen. Verschärft die Regierung, wie angekündigt, ihren Sparkurs, droht das Land endgültig in einer schweren Rezession zu versinken. Schränkt es die Kürzungen ein, steigen die Zinsen für spanische Staatsanleihen. Diese befinden sich schon jetzt auf einem Niveau, das eine Refinanzierung nur bedingt möglich erscheinen lässt. Kein Wunder also, dass das Land als der derzeit größte Risikofaktor in der Euro-Krise gilt. Dabei entstanden Spaniens Probleme nicht durch überproportionale Staatsausgaben, wie etwa im Falle Griechenlands. Vielmehr galt die Haushaltspolitik des Landes in den vergangenen Jahren sogar als vorbildlich. Die Schuldenquote lag unter der von Deutschland. Dass sich die Situation dennoch so dramatisch entwickeln konnte, hat viel mit den ökonomischen Ungleichheiten in der EU zu tun. Insbesondere deutsche, aber auch niederländische und finnische Banken legten die Erlöse aus den Exportüberschüssen in Spanien an, wo sie vorwiegend in die boomende Immobilienwirtschaft investiert wurden. Als diese Blase platzte, brach die Wirtschaft ein und die Staatsdefizite wuchsen rasant. Mittlerweile sitzen spanische Banken und Bausparkassen auf maroden Krediten in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro. Der Staat und auch der Privatsektor werden diese Summe kaum aufbringen können. Die Zeichen mehren sich daher, dass Spanien, ähnlich wie Irland, den sogenannten Rettungsschirm in Anspruch nehmen muss, um seine Banken aufzufangen. Wegen dieser Entwicklung wurde der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM bereits auf 800 Milliarden Euro aufgestockt. Die Bundesregierung übernimmt dabei Garantien für etwa die Hälfte der Summe, was ihren Einfluss noch weiter stärken wird. Deutschland befinde sich damit auf dem Weg, eine neoimperiale Macht in Europa zu werden, kommentierte die italienische Zeitung La Repubblica. Allerdings treibt die Bundesregierung damit eine paradoxe Entwicklung voran. Einerseits setzte sie mit aller Härte den Fiskalpakt durch und zwingt die verschuldeten EU-Staaten zu rigorosen Sparmaßnahmen. Weil diese Länder nun in einer Rezession versinken, schwindet jedoch die Aussicht, dass sie in absehbarer Zeit ihre Defizite reduzieren können. Andererseits schließt Bundeskanzlerin Angela Merkel aber bislang kategorisch aus, dass einzelne EU-Staaten aus der Eurozone ausscheiden könnten. Um eine mögliche Pleite zu verhindern, ist sie daher gezwungen, den Rettungsfonds notfalls unbegrenzt auszudehnen. Nur so lassen sich die Finanzmärkte irgendwann vielleicht davon überzeugen, dass eine Pleite vermieden und die Eurozone in ihrer bisherigen Form erhalten werden kann. Ein unbegrenzter Rettungsschirm ist aber nur möglich, wenn es eine gemeinsame Haftung aller Euro-Länder gibt, was die Bundesregierung bisher strikt abgelehnt hat. Gut möglich also, dass die Bundesregierung ihr Ziel, die Kosten der Krise auf andere Mitglieder der Eurozone abzuwälzen, aufgeben muss. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass große Träume in Europa scheitern. April 2012. Geld ist genug da. Der im April 2012 von der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf der Frühjahrstagung des IWF in Washington gefasste Beschluss, die Brandmauer des Internationalen Währungsfonds zur Stützung für bedrohte Mitgliedsländer um 430 Milliarden US-Dollar, was ungefähr 330 Milliarden Euro entspricht, auf über 1 Billion Dollar aufzustocken, soll dies zumindest suggerieren. Als Ausdruck kollektiver Entschlossenheit allen 188 Mitgliedstaaten im Notfall, also bei drohendem Staatsbankrott, helfen zu können, wollte die Vorsitzende des IWF, Christine Lagarde, die Maßnahme verstanden wissen. Dass das Geld trotz anderslautender Versicherungen Lagardes vor allem für die europäischen Krisenstaaten bestimmt ist, liegt auf der Hand. So sollen europäische Staaten weit mehr als die Hälfte des Volumens tragen, der Rest kommt von den großen Schwellenländern, während die USA und Kanada sich nicht beteiligen werden. Es habe einen breiten Konsens von europäischen und außereuropäischen, von Industrie- und Schwellenländern gegeben, hob der Vorsitzende des IWF-Lenkungsausschusses Tharman Shanmugaratnam hervor. Die Schwellenländer hatten sich aber erst zu Zahlungen bereit erklärt, nachdem ihnen eine günstigere Stimmenverteilung in den Institutionen des IWF zugesichert worden war. Noch irreführender ist Lagardes euphorische Behauptung, dass gerade diese Aufstockung nun die notwendigen Instrumente zur Verfügung stellen solle, um einer Krise begegnen und sich gegen sie wappnen zu können. Denn die Bedingungen für die Vergabe von Mitteln aus dem Fonds, immerhin in etwa derselben Höhe wie die des Europäischen Rettungsfonds, hätten vager kaum formuliert werden können. Risikominimierung, klare Sparauflagen und faire Lastenteilung mit anderen staatlichen Kreditgebern. Damit soll Freunden der Austerität entgegengekommen werden. Gleichzeitig aber sollen Sparmaßnahmen, die als zu streng und damit wachstumsfeindlich gelten, unterlassen werden und eine Geldpolitik der langen Leine betrieben werden, solange das Inflationsrisiko einigermaßen kalkulierbar bleibt. Die Anweisungen sind deutlich, kommentiert die Tageszeitung Die Welt. Spart, spart aber nicht so viel, dass die Weltwirtschaft in eine Abwärtsspirale stürzt. Obwohl die Forderungen der Politik der Bundesregierung entgegenstehen, sah auch Bundesfinanzminister Schäuble den IWF mit dem Programm endlich in die Lage versetzt, nun für alle Herausforderungen rund um den Globus ausreichend aufgestellt zu sein. Wenn andere Länder für die europäischen Schulden mitgarantieren, scheint die Bundesregierung die eigene Programmatik teilweise für verzichtbar zu halten. Eventuell wissen aber auch alle Beteiligten, dass die Beschlüsse sowieso kaum Bedeutung haben. Alle werden die direkt vor dem G20-Treffen erschienenen IWF-Berichte World Economic Outlook und Global Stability Report gekannt haben. In ersterem wird prognostiziert, das weltweite Wirtschaftswachstum werde von 4% im Jahr 2011, einer der niedrigsten Werte der Nachkriegsgeschichte, weiter auf 3,5% im Jahr 2012 sinken. In den OECD-Ländern werden die Wachstumsraten demnach noch niedriger sein. Immerhin wird für die Lokomotive der Weltwirtschaft, die USA, eine Steigerung des Wirtschaftswachstums von 1,7 auf 2,1% vorausgesagt. Ein Wert, der allerdings geringer ist als alle Vorkrisenraten seit dem Zweiten Weltkrieg. Schlimmer noch dürfte es die europäischen Volkswirtschaften mit Ausnahme Deutschlands und weniger anderer nord- und mitteleuropäischer Staaten treffen. Im Report heißt es dazu, eine Rezession in der Eurozone als Ergebnis der Schuldenkrise und eines allgemeinen Mangels an Vertrauen sei mehr als wahrscheinlich. In vielen europäischen Ländern bis hin zu Frankreich seien sogar negative Wachstumsraten zu erwarten. Letztlich spiegeln die Berichte den gleichen Widerspruch, der sich auch in den Beschlüssen der G20-Gruppe finden lässt. So wird sowohl der fiskalische Rückzug, der zu weniger staatlicher Handlungsfähigkeit führt, für die desolaten Aussichten verantwortlich gemacht, als auch das Sinken der privaten Nachfrage, hervorgerufen vor allem durch steigende Arbeitslosigkeit und Lohnsenkungen. Gleichzeitig sei ein Großteil des Wachstums des Bruttoinlandsproduktes in Gewinne geflossen, heißt es im World Economic Outlook. Was sich wie Kritik anhört, ist allerdings nicht als solche gemeint, denn die Notwendigkeit sogenannter grundlegender Reformen des Rentensystems, des Gesundheitswesens, der Arbeitsmärkte und des Immobilienmarktes werden genauso verteidigt wie weitere Rettungspakete für Banken und die Wiederherstellung des Marktvertrauens gefordert werden. Auf diesen Widerspruch wies Olivier Blanchard, leitender Ökonom des Internationalen Währungsfonds, auf der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Berichtes selbst hin. Die Märkte fordern Haushaltskonsolidierung, aber reagieren verschnupft, wenn die Konsolidierung zu niedrigem Wachstum führt, so Blanchard. Entscheidend sei aber letztlich, die Märkte davon zu überzeugen, dass man glaubwürdig ist, dass man weiß, was man tut. So verwundert auch das Fazit des Reports nicht. Unter den derzeitigen Bedingungen begrenzten politischen Spielraums gibt es die Möglichkeit, dass mehrere nachteilige Entwicklungen eine schwere Talfahrt wie in den 30er Jahren auslösen könnten, heißt es dort. An einen Aufschwung glaubt also selbst beim IWF schon niemand mehr. Wenigstens das Vertrauen der Kapitaleigner will man aber nicht verspielen. Zwei Stunden Sachzwang FM gehen zu Ende. Chronologie der Nötigung. Heute der zweite Akt. Es kamen Reportagen, Kommentare und Analysen vom November 2011 bis April 2012 zum Einsatz. Und im Einzelnen haben wir 16 Beiträge gehört. Zunächst einen längeren von Anton Landgraf aus dem November. Beziehungsstress in der Zone. Gefolgt von einem Beitrag von Jörn Schulz. Es geht voran. Ebenfalls noch aus dem November 2011 ein weiterer längerer Aufsatz von Anton Landgraf. Kurz vorm Kollaps. Danach gab es weiter von Anton Landgraf einen Beitrag aus dem Dezember 2011. Sparen bis zum Kollaps. Und vom selben Autor aus demselben Monat. Durchbruch zum Kern. Weiter ging es dann mit 4 Beiträgen aus dem Februar 2012. Die ersten beiden kamen von Jörn Schulz. Macht uns endlich Vorschriften. Und ein weiterer. Fregatten statt Fitter. Dann von Holger Marx. Kein Zurück. Und Auszüge von Chrissy Wilkens. Bücher statt Böller. Aus dem März 2012 haben wir dann 5 Beiträge gehört von Anton Landgraf, Axel Berger, Felix Baum, Peter Nowak und nochmal Anton Landgraf. Und schließlich aus dem April 2012 noch einen von Anton Landgraf und einen von Axel Berger. Alle 16 Beiträge aus der sehr lesenswerten Wochenzeitung Jungle World, die in Berlin erscheint. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal.